dieses Jahr Dezember, Zeugen auch Tier. Zwei Kinder verschwinden, Josh und Josephine, Superkräfte im Schatten des Kalten Krieges. Althöfer fürchtet, was er nicht kontrollieren kann. Berliner Nächte, Flugcode, Schneeglöckchen, Akten voll Geheimnisse, die niemals zerbrechen. Josh und Josi, Alpha Centauri Blut, lebensspendend, doch verfolgt von Wut. Ricky Twins, unsichtbar, doch nicht vergessen. Gefangen im Netz, von Macht besessen. Althöfes Angst, ein Schatten. TV-Kameras, Protokolle aus den Akten, Psychologen sprechen, doch die Wunden bleiben. Familientrauma, jahrzehntelang, ein kalter Krieg, der uns alle zwang. Er fürchtete ihre Kraft, weil sie stärker war als sein Hass. Ein Anti-Held im eigenen Spiegel, Luigi Althöfer. Die Akten atmen weiter, Alpha Centauri.